Die Sujets sind genauso rau wie der Umgangston hinter der Kamera. Wie später Jim Jarmusch filmt Andy Milligan auf den unbelichteten Enden weggeworfener Filmreste, und zwar mit wackelnder Kamera und schlechtem Licht. Meistens sind es zerrüttete Familienverhältnisse, die der Sohn der 42. Straße auf Zelluloid band. Von der Straße kommen dann auch die Schauspieler. Milligans Kino ist ein Stück unserer Fernsehgegenwart. Die Grenzen zwischen Protagonisten und Publikum scheinen aufgehoben. Wenn Sie ein Milligan-Fan sind, gibt es keine Hoffnung für Sie, schreibt ein Kritiker. Für die anderen aber auch nicht, sagt Milligan, und eröffnet uns sein queeres Universum jenseits der Vorstellungskraft. Eine wahre Geschichte übrigens. Du miese Schnalle. Endlich bist du tot. Bitte, nicht vor all den Leuten. Das weiß doch hier sowieso jeder. Ich war doch krank. Sie hat Vater zugrunde gerichtet. Unser Bruder ist schwul und du, Schwesterherz, du bist auch eben nicht ganz dicht. Andy, du bist krank vor Hass. Mutterliebe sieht anders aus. Ich musste ihr die 10 Nägel schneiden, der fetten Kuh. Du willst nicht wissen, was sie noch mit mir gemacht hat. Nein, das will ich nicht wissen. Ich sag es dir. Das nennt man... Mr. Milligan, ich muss doch sehr bitten. Dies ist die Beerdigung ihrer Mutter. Du kannst mich ja mal anrufen, wenn du es wissen willst, Schwester. St. Paul sieht mich nicht wieder. Ich gehe nach New York. Der Grausame. Hörspiel von Ulrich Bassange. Torture Dungeon, 1970. Eine Prozession von schwuchtelnden Frauen in historisierenden Kostümen zieht stolpernd über ein Stoppelfeld in Staten Island. Die Frauen tragen Zuckerhüte und bodenlange, viktorianisch inspirierte Fantasiekleider. Die Männer Pilzkopfperücken und aufgeklebte Schnurrbärte. Einige reiten. Ein Sarg wird getragen. Ein Sargträger bohrt ausgiebig in der Nase. Ein schnurrbärtiger Bischof murmelt Latein. Die Menge macht Halt an einem Grab. Ach weh. Eine Frau, Lady Jane, beugt sich über das Grab und erleidet einen Schwächeanfall. Oh. Ein Mann, der Herzog von Norwich, will ihr aufhelfen. Lasst euch helfen. Fasst mich nicht an. Versuch dich zu beherrschen, Jane. Warum er? Der einzig anständige Mann, den es je gab. Gott, Agatha, ich hätte mein Leben gegeben, um seines zu retten. Zieh die Blende! Man, alles muss man selber machen. Wer steht denn da im Bild? Queen Elizabeth mal wieder. Ha, ha, ha. Du verkommener Schwuler. Benimm dich nicht wie eine Prinzessin. Das ist die dritte Szene, die wir zweimal drehen müssen. Du bekommst am Ende eine Spule mit all den Einstellungen, die du mir versaut hast. Zum Gedenken an Milligan. Arschloch! Scheiße! Ich kann es nicht ertragen, seinen Mörder anzusehen. Ich müsste ihm ins Gesicht spucken. Psst, er kommt. Du musst dich beherrschen. Wie traurig. Vor der Zeit niedergemäht in der Blüte seiner Männlichkeit. Wie die Rosen, die er so sehr liebte. Na gut, c'est la vie. Ich weiß, wie viel euch unser lieber Bruder bedeutete, Lady Jane. Ihr habt ihn gehasst. Und jetzt habt ihr ihn getötet. Hassen ist ein starkes Wort, meine teure Schwester. Ihr habt ihn gehasst und habt ihn getötet. Tu das nie wieder. Lass los, du tust mir weh. Hört auf. Der ganze Hof schaut euch zu. Sie dürfen euch so nicht sehen. Oh Gott, da kommt der Priester. Ist etwas mit Lady Jane nicht in Ordnung? Es ist nichts, Vater. Etwas stimmt doch nicht, Milady, oder? Ein kleiner Schwächeanfall. Aber es geht ihr gleich wieder gut, nicht wahr, meine Liebe? Darf ich euch mein Pferd anbieten? Ich gehe lieber zu Fuß. das ist nicht so mein Geschmack. Bist du das, Buddy? Ich würde sagen, deine Filme sind sehr interessant. Aber ich brauche ein bisschen mehr Filmtechnik. Ich brauche ein bisschen mehr Handwerk. Ja, aber ohne Kohle kann ich das nicht besser. Weißt du, das dauert nur die Wille. Die Wille zu sagen, es könnte besser sein. Was soll ich denn in der Szene tun, Andy? Einfach spielen, Hal. Was ist meine Motivation? Mann, red keine Scheiße, spiel. Komm rein in die Küche und sag deinen Text. Oh, erbärmlich. Erst gestern hat er mir diesen Ring gegeben. Ist er nicht schön? So habe ich wenigstens ein Andenken. Ich habe ihn so geliebt, Agatha. So darfst du nicht reden. Er ist tot. Jetzt kann ich's ja sagen. Ich mochte ihn. Du hast es gewusst, stimmt's? Du solltest nicht von diesen Dingen sprechen. Es ist nicht normal, wenn Bruder und Schwester... Sich lieben, meinst du? Es ging weit darüber hinaus. Was heißt das, Jane? Versprich, dass du nichts erzählst. Ich schwöre bei der Heiligen Mutter. Ich bekomme ein Kind von ihm. Von deinem eigenen Bruder? Das glaube ich nicht. Ich habe ihn geliebt. Hör auf. Ich will nichts mehr davon hören. Ich werde Rache nehmen. Rache wird mein steter Begleiter sein. Rache wird mit mir aufstehen und mit mir einschlafen. Von nun an ist Rache mein Geliebter. Weißt du, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin auch am Set ohne Geld. Ich weiß, wie es ist. Und wenn die Schauspieler nicht genau richtig ist oder wenn er nicht überzeugend ist oder sowas, man muss weiter arbeiten. Aber das Geld reicht nicht zum Arbeiten. Die Idee muss reichen. Die Idee muss rüberkommen. Ich bin auch als Besucher auf viele, viele Sets gegangen. Und ich denke, dieser Regisseur hat keine Ahnung. Dann musst du vielleicht noch mal genauer hingucken. Zwei Cappuccino für den Zweiertisch, Matuna. Dezember 1958. Cappuccino hier? Das Chino. Joe Chinos Café. Joe am Apparat. Im Village. Frühestes Zentrum schwuler Kultur in New York, in Amerika, in der Welt, in der Milchstraße, im Universum. Subkultur, Subkultur, off Broadway, Theater ohne Geld, Cocteau, Genie, Arabal, inszeniert von Milligan. Und dann Auftritt Andy. Warhol und sein Hofstaat. Mole People, Maulwürfe. Lochbewohner, Amphetaminfreaks, high wie die Drachen. Ihre Campbell-Suppendosen sind randvoll mit Uppers, Downers, Caps, Quas, Pep, Ephedrin, Benzedrin, was auch immer. Speed, Baby. Zieleine, du Schlange. Drecksdrogen. Machen die Leute ja noch dümmer. Du hast wohl einen Clown gefrühstückt. Fick dich, du Schlampe. Schieb dir deine Pillen doch in den Arsch. Sehr gut, kranker Typ. Hey, jetzt beruhige dich wieder, Milligan. Hey, ich kenne das Chino nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Chino. Joe, gib mir ein Soda. Hey, Joe, sag mal, nimmst du das Zeug etwa auch? Was ist das überhaupt da? Was ist das überhaupt da drin, da in deinem Kakao-Marke-Chino? 1967 rede ich häufig von Selbstmorde. Nach einigen schrecklichen LSD-Trips ist mir die Lust auf Drogen vergangen. Dann fühlt mich von denen ein Ende Warhol Superstar wieder mit Speed ab. Im Village singen schon die Vögel. Milligan ist nicht zu Hause. Hinterlassen Sie was oder lassen Sie es. Ich rufe an, um mich zu verabschieden. In den frühen Morgenstunden kommt ein Mitarbeiter ins Chino. Er findet mich im Hinterzimmer, wo die Espressomaschine steht, wie ich mich gerade mit einem großen Küchenmesser selber ausweide. Ich sterbe am 2. April 1967 im Krankenhaus an Bauchfellentzündung. Ich war nicht zu Hause, Joe. Ich war am Hudson. Ich rufe an, um mich zu verabschieden. Ich hasse dieses Leben. Dieses Warhol-Volk. Die haben dich umgebracht. Miserable Schauspieler übrigens. Es gibt an 42nd Street damals kein normales Kino. Es gibt drei Filme für $1.50. Die Kinos waren 24 Stunden geöffnet. Und den ganzen Tag ist es nie zum Ende gekommen. Ja. So das heißt, du hast all diese Leute, Lowlives, Prostituierten, Drogendealer, die werden in den Kinos schlafen. So wenn du spät in die Kinos gehst, es gibt viele Leute, die sind nur da zu schlafen. Für $1.50, du hast eine Bleibe auf 42nd Street. Mhm. Und die Toilette war nie trocken. Jede Toilette in jedem Moment, es war immer nass an dem Boden. Die Toilette in 42nd Street war ekelhaft. Ja. Blood. 1974. Liebe mich. Ich bin müde. Ich hasse dich. Nein, du hasst mich nicht. Fahr zur Hölle. Da sind wir doch schon. So, komm mal her, Hell. Ich zünd deinen Mantel. Und dann lässt du dich die Treppe runterfallen. Ganz einfach. Wenn du meinst, Andy. Okay. Und unten, dann fällst du in dein eigenes Messer und zerbeißt die Blutkapsel. Okay. Wir machen das in einem Take. In einem Take. Habt ihr kapiert? Ja, klar. Gesindel. Jetzt, Achtung. Ruhe! Klappe, Bild, Ton, live! Meine Haare brennen. Egal! Maul halten! Wir drehen mit! Oh, Mauer, meine Haare! Du spinnst doch, Andy. Komm, da warst du auch mal in Lebensgefahr bei Milligan. Das gehört dazu, Baby. Willkommen im Club. Ich habe alle seine Inszenierungen im Kino gesehen. Ich war Milligans größter Fan. Brennende Schwuchtel. Bis ich ihn kennengelernt habe. Da hat mein Martyrium begonnen. Ich bin Mädchen für alles. Regieassistent, Scriptboy. Ach ja, und Schauspieler. Deppen, Krüppel, Transen. Solchen Figuren gehört Andys Sympathie. Einmal habe ich einen toten Hasen essen müssen. Samt dem Fell. Und jedes Mal zündet er mich an. Im Eros 1, All Male Festival, Opus 1, Bar Beach and More. Im Eros 2, Wife for All, Lesbo Call Girls, Frisco Action Girls. Im Park Miller an der 43. Freitag- und Samstagnacht, Male Nude Shorts. Seeds of Sin, 1968. Die elende Familie Manning. Die Geschwister Carol, Matthew, Michael, Buster, Margaret und ihre böse an den Rollstuhl gefesselte Mutter Clarice feiert ein Wiedersehen. Es läuft beschissen. Buster, der gerade aus dem Internat geflogen ist, diskutiert hitzig mit seinem Bruder Matthew, einem Priester. Du solltest versuchen, besser mit den anderen auszukommen, Buster. Warum sollte ich das? Mein Leben ist so viel wert wie vier von ihren. Ich bin ein viel wertvollerer Mensch. Weißt du, Matthew, ich habe etwas über das Hitler-Regime gelesen. Die hätten sicher eine großartige Welt erschaffen. Du weißt gar nicht, was du da redest. Sag das niemals. Wirst du wohl nie wieder so mit mir reden? Ich recherchiere jedes Wort. Frag meine Lehrer. Deswegen kann mich auch keiner leiden. Buster, setz dich mal eine Minute hin. Fass mich nicht an! Wag es nicht, mich hier wieder anzufassen. Weißt du nicht, was du getan hast? Du hast mein Leben ruiniert, weil du mich angefasst hast. Hast du das vergessen? Buster greift nach Matthews Rosenkranz. Du nennst dich Priester? Du verstößt gegen alles, was du predigst. Du dürftest diesen Rosenkranz gar nicht anfassen, Matthew. Buster zertrümmert den Rosenkranz am Kamin. Wieder und wieder. Ich denke für mich, Andy Milligan, Sie haben keinen Bock auf die Handwerk. Weißt du, was wir machen als Filmemarke, ist es reine Kommunikation. Das ist alles. Wir haben eine Idee, wir haben eine Geschichte. Wie können wir diese Geschichte zu einem Publikum kommunizieren? Das tue ich doch. Du bist immer so streng, Buddy. Wenn ich das heute angucke, ich denke, es ist so schlecht gemacht. Der Typ hat keine Ahnung, wo die Kamera gehen soll oder hat keine Ahnung, wie eine Szene geschnitten wird. Ach. Und das ist eine Schwäche in der Kommunikationsweise, finde ich. Ach, findest du, ja? Sitzt in deinem kosmischen Schaukelstuhl und meckerst. Die geparkten Lastwagenanhänger drüben am Hudson River lassen die Bordwände runterhängen. Auf den entblößten Ladepritschen herrscht Hochbetrieb. Nacht für Nacht bedient eine Armee von Strichern und Transen die Freier. Hier lässt Milligan die Sau raus. Du Schwuchtel. Schnee! Nicht blasen! Nur anschauen. Hier genug für so ein verseuchtes Stück Arsch. Dich. Der Rücke sitzt schief. Ach Mensch, Andy, du bist aber wieder streng heute. Wenn er morgens heimkommt, zerfetzt und dreckig die Klamotten, stinkt er wie ein Kater. Andy weiß sich zu amüsieren, auch ohne Alkohol und Drogen. Es geht nur keinen was an. The rats are coming, the werewolves are here. 1971. Monica hasst alles und jeden. Es ist ein einziger großer Hass. Auricon Pro 600 Special CM 77 Lightweight Portable. Die Auricon war eigentlich als schnelle handliche Nachrichtenkamera gedacht. Sie nimmt den Ton direkt auf den Film auf. Sound on Film. So spare ich mir die Nachvertonung und den Tonmann. Ich habe sie billig gekriegt. Jonas Meckers verwendet dieselbe Kamera. Der Polacke Andy Warhol auch. Die berüchtigte Auricon folgt mir in die Küche, in die Kammer, ins Klo, in jeden dunklen Winkel. Seeds of Sin. Die grausame, an den Rollstuhl gefesselte Clarice blickt ungerührt auf ihren missratenen Sohn Buster. Tränen bedeuten mir gar nichts, Buster. Was bringt dich auf die Idee, dass sie etwas bedeuten? Weißt du, ist ein Vergleich, George Romero. Night of the Living Dead, 68, 67, fast die gleiche Zeit. George Romero, er hat diesen Film gemacht mit Liebe, mit Handwerk. Er hat am Ende der Film, man könnte nicht sagen, George, du hättest das besser machen sollen. Könnte er nicht. Er hat alles rein in diesem Film. Sein Herz, seine Seele. Und man spürt es. Und das für mich ist Kunst. Aber ich bin doch auch ein Künstler. Das war das Beste, was ich je getan habe. Dich zur Militärschule und aus meinem Leben zu schicken. Du bist ein derartiger kleiner Bastard. Tja, dann wissen wir auch, was du bist, nicht wahr? Danke, Mutter. Das habe ich gebraucht. Du bist die Saat des Bösen. Ihr seid samt und sonders verdorbene Samen. Ein verdorbener Samen stammt von einer kranken Pflanze. Ich habe so schöne Erinnerungen an ein New York, das ich total vermisse. Giuliani ist dahergekommen und hat New Yorks 42. Straße in Disneyland verwandelt. Die Kosten sind gestiegen. Wahnsinnig. Die Gier ist an der Macht und nur deswegen ist nämlich die Welt so im Arsch. Bringt uns die 70er Jahre zurück. Come and meet those dancing feet on the avenue I'm taking you to 42nd Street. Das ist meine Welt. Die 42. Straße zwischen der 7. und 8. der Times Square. Der Deuce, wie die Eingeweihten sagen. Normalerweise bin ich hier allein unterwegs. Hier kannst du 24 Stunden was essen. Zwei Hot Dogs. Sofort, Sir. Mit Ketchup, Röstzwiebeln, wie immer. Hi, Jerry. Hi, Andy. Wie läuft's Geschäft? Ach, muss laufen. Bitte, Sir. Hier hängen die Transen rum, die Noten, die Touristen, die Hustler, die Junkies, das Dealer-Gesorgs. Alle in trauter Einigkeit. Nebenan die Kinos, eins am anderen. Früher lief hier Exploitation, jetzt Pornos. Das haben wir alles der Mafia zu verdanken. Scheiß, Ithaka. Pornos? Ich? Hey, Milligan macht doch keine Fickfilme. Nein, Sir. Siehst du den Typ da drüben mit der Hand in den Shorts? Das ist der irre Wichser. Der geht jetzt ins Venus, da bleibt er den ganzen Tag und wichst. Ist so eine Krankheit. Sein Schwanz soll sich anfühlen wie Krokodilhaut. Boah, arme Sau. Im Sommer 42nd Street hat Bekus geschlagen. Auf die Straße, sofort in Miami von der U-Bahn nach oben läuft. Oh, es war ein Gestank. Es war eine Mischung von alles. Es war wie eine riesige Toilette für die Obdachlosen, für die Drogendealer. Die stehen auf der Straße die ganze Zeit. Sie haben keine Pausezeit. So, sie gehen um die Ecke oder gehen in eine Gasse. Sie pissen und sie kommen raus. Und Tag nach der Tag nach der Tag, wie viel Mal pro Tag im Sommer. Dennis ist gebacken auf dem Beton. Ja, es war wirklich ekelhaft. Ja, Buddy, seit wann bist du eigentlich in meinem Kopf? Warum bist du überhaupt reingekommen? Seeds of Sin. Ich habe es dir schon gesagt, weil es mir leid tut, was ich zu Matthew gesagt habe. Nein, das tut es nicht. Sag die Wahrheit. Ich will wissen, wie viel ich erbe, wenn du stirbst. Ich habe kein Testament geschrieben. Meinst du nicht, dass das gefährlich ist? Jemand könnte dich umbringen. Was würdest du dann tun? Ich weiß, was ich mache. Ich bin nämlich ein ganz helles Köpfchen. Was meinst du damit? Du wirst heute Nacht wach liegen und dir den Kopf zerbrechen. Man spürt, dass sie keine Liebe gehabt hat bei der Arbeit. Es ist nur, lass uns was machen. Man sollte dich gar nicht fragen. Nein. Ich meckere ja selber gern. Wie machst du das denn mit der Liebe? Weißt du, ich arbeite hier auf Deutschland mit, you know, manche die beste Schauspieler Deutschlands. Es ist mir ein Geschenk. Ich liebe es. Ja. Und ich sage es zu den meisten. Die denken, okay, wir haben das in 2-3 Takes gemacht, lass uns weitermachen. Ich sage, weißt du was, das ist gut. Ohne Frage, das ist gut. Es könnte besser sein. Ich habe kein Geld für viele Takes. Mich reitet der Geiz. Schon beim dritten Take, da könnte ich einfach aus der Haut fahren. Was ist denn mit dir los? Ich finde, du solltest zum Psychiater gehen. Du bist ein sehr kranker Junge. Ich bin nicht krank. Die Welt ist krank. Sie ist ein furchtbarer Ort zum Leben. Jeder hier kennt nur Hass und Verrat. Ich versuche liebevoll auf die Menschen zuzugehen und bekomme nichts zurück. Ich will nicht mehr, als man einem Hund geben würde. Und jedes Mal werde ich getreten. Warum lassen Sie mich nicht in Frieden, Mutter? Da drüben geht Phil. Phil dreht Pornos als Regisseur. Außerdem tritt er live mit seiner Frau auf, im Bryan Theater, auf der 42. Er fickt sie in mehreren Stellungen. Und sein Showstopper ist legendär. Wenn er fertig wird, dann zieht er den Schwanz raus und zielt direkt aufs Publikum. Einmal hat es so einen armen Popeye in der dritten Reihe zwischen die Augen getroffen. Direkt zwischen die Augen. Sowas spricht sich rum. Hier unter der Markise hängen Fotos im Schaukasten. Phil und seine Alte beim Ficken. Ich habe an der 49. gewohnt. Es gab Peepshows, wo du zusehen konntest, wie die Filme gedreht wurden, die in Peepshows liefen. Es war eine wilde, böse, eine geile Zeit. Hey, babe, you wanna go out? You wanna go out, honey? Spend any money? Come here, cutie. Hey, come here. Did you hear what I say? I said, come here. Come here, daddy. You look so good. Guten Morgen, Mr. Mishkin. Guten Morgen, Andy. Ich habe mir deinen Film angeschaut. Die Verkommenen. Toll ist das mal wieder nicht. Sie kriegen genau, wofür sie zahlen. Jeder einzelne Dollar ist da oben auf der Leinwand. Wenn man das Ganze auf 35 mm aufbläst, sieht das noch komischer aus. Farben zum Davonlaufen. Wie Sie meinen, Mr. Mishkin. Ja, lassen wir das. Die Kampagne wird retten, was zu retten ist. Sehen Sie Orgien verrotteten Abschaums? Er ging an ihr zugrunde. Ihre Lust ging zu weit. Na, da wird mir schon was einfallen. Ja, ganz bestimmt, Mr. Mishkin. Wird wohl seinen Grund haben, dass meine Filme in 5 Kinos im Dus laufen. Das liegt sicher nur an Ihren Kampagnen. Höre ich da Zynismus, Andy? Also wissen Sie, eigentlich wollte ich meinen Film Blutsbande nennen. Und dann kamen Sie wieder mit Ihren dreckigen Titeln. Aber was soll's, ich brauche eben Ihr Geld. Andy, ich hätte da noch 9.000 einzusetzen. Dafür könntest du eigentlich gleich die beiden nächsten drehen. Wenn du mir hier unterschreibst, kannst du den Scheck gleich mitnehmen. Und vergiss nicht, ich brauche mehr Sex, Andy. Sonst muss ich was reinschneiden. Das hast du doch nicht so gern, oder? Schau, dass du wieder die Maus vom letzten Mal bekommst und lass sie blank ziehen. Kleine Badeszene, Vergewaltigung oder so. Du weißt schon. Wie heißt die? Carrie? Katie? Candy, Mr. Mishkin. Candy Hammond. Candy und Andy. Das ist witzig. Kurz nach diesem Gespräch steigt mein Sohn bei mir ein. Volljurist. Wer ins Büro kommt, hört uns streiten. Er hasst Filme. Und er hasst Milligan. Da muss man sich doch die Hände waschen nach so einem Dreck. Nach meinem Tod 1997 lässt er alle erreichbaren Kopien vernichten, verkauft das rückgewonnene Silber und steigt aus dem Kinobusiness aus. 4 Jahre später ist er selber tot. Es gibt eine Redewendung auf Englisch. When everything's as bad as it can possibly be and there's no hope in sight, it can only get worse. Du wirst keinen Frieden haben, solange du lebst. Warum? Warum denn nicht? Hast du mich jemals in Frieden gelassen? Vor 5 Jahren haben sie dich aus der St. Thomas Akademie geschmissen, weil du abnormale Beziehungen mit einem anderen Jungen hattest. Da kannst du dich bei Matthew bedanken. Und was sagt der Mann in meinem Kopf? Weißt du, was in 100 Jahren von heute, du und ich, wir sind tot. Wir sind begraben in der Erde. Aber dieser Film lebt noch. Dieser Film wird irgendwo auf dieser Erde sein. Was wirst du hinterlassen? Mein Bild von der Welt. So gut ich das malen könnte. Wenn die Schauspieler mitmachen. Wirst du deine mittelmäßige Arbeit hinterlassen oder wirst du deine beste Arbeit hinterlassen? Und sie verstehen das. Und ich sehe, die Augen leuchten sich in diesem Moment. Und die denken, okay. Ich mag keine Schauspieler. Es hatte Momente, wo ich gedacht habe, es kann es nicht mehr, ich bin erschöpft. Das kenne ich. Das Team ist erschöpft, die Schauspieler sind erschöpft. Es ist gut genug. Du kannst die Wahrheit nicht ertragen. Sie ist wie die Sonne für deine Dunkelheit. Und dann, ich bin im Schneideraum, ich mache das Film zum Ende. Und dann 6 Monate, 1 Jahr später, ich gucke den Film an und ich denke, scheiße, 2 Takes noch. Und diese Szene wird funktionieren, es wird viel besser sein. Und dann ich denke, was kostet 2 Takes? In deiner Zukunft geht das. 7,5 Minuten? Wirklich, was kostet es, 2-mal extra zu sagen, Action, Cut. Hier geht das nicht. Dann hast du versucht, dir die Pulsadern aufzuschneiden. Lass mal sehen. Lass mich. Man sieht fast gar nichts. Du hast es überhaupt nicht richtig versucht. Warum strengst du dich nächstes Mal nicht mehr an? Oder wird es kein nächstes Mal geben? Ich will nichts mehr hören. Ich kann nichts mehr hören. Ich will nichts hören. Ich kann lass mich in Ruhe. Nur zu! Lauf! Lauf dein ganzes Leben! Du wirst niemals entkommen! Renn! Renn! Renn! Haben New York zu dem gemacht, was es heute ist. Also ich habe 20 Jahre in dieser Stadt gelebt und die ist so scheiße geworden. Parkgebühren, total alberne Mieten und seelenlose Zugezogene sind eine viel größere Bedrohung für meine Lebensqualität als irgendein Crackhead oder ein blödes Pornokino. Jetzt die Maus. Sodom und Gomorra. Ein ganz normaler Nachmittag im Enco eben. Von der Leinwand brüllen Heteropornos, von der Galerie regnet es Sperma. Aus dem Dunkel kommentieren ein paar Degenerierte den Film. Unten in der Grube bieten Transen Blowjobs an. $5. Was jetzt? Brave Familienväter lassen sich im trüben Schein der Notausgangsbeleuchtung von den Schwuchteln einkauen, während auf der Leinwand John Holmes seine 14 Zoll Weingummi bei Vanessa Del Rio oder Annie Sprinkle packt. Was soll man auch machen mit so einem Ding? Greif für die Freakshow. Mal ehrlich. Irgendein Penner pisst gerade wieder unter den Sitz. Zu faul zum Aufstehen. Also ich vermisse die klebrigen Fußböden, den Uringestank, die Schnallentreiber, die Nutten, ja, und für $10 einen geblasen kriegen. Echt. Der alte Dus war ein Denkmal rauer Schönheit. Aber ich glaube, das verstehen nur Film. The rats are coming, the werewolves are here. Diese Familie ist verflucht. Sei nicht so eine störrische kleine Närrin. Du weißt nicht, was du tust. Diese Familie ist totgeweiht. Kannst du mal die Lampe wechseln? Aber zügig, verstanden? Geht los, ganz ruhig. Candy, ich will dich heiraten. Jetzt echt? Du bist doch schwul, Milligan. Das bin ich nicht. Ich bin trisexuell. Außerdem hängst du immer mit den Schwulen rum, Candy. Naja, warum nicht? Wann soll's denn sein? Gleich am Freitag, nach dem Drehen. Gibt's eine Party? Mhm, Party am Set, klar. Andy und Candy? Ja, Candy und Andy. Regisseur heiratet Nacktdarstellerin. Witzig. Sehr witzig, ja. Ansonsten bleibt alles beim Alten. So, weiter! Ich habe Milligan im Chino kennengelernt. Er hat Regie geführt, die Zofen von Genie, glaube ich. Er hat die Schauspieler angehalten, abends in der Premiere wirklich zuzuschlagen. Ungeprobt. Und dann ist er mit hervortretenden Augen in der Kulisse gestanden. Davon ist ihm einer abgegangen. Sie nannten ihn Popeye. Du erinnerst mich wenigstens nicht an meine Mutter, Candy. Das ist mehr, als ich von den meisten Frauen sagen kann. War er ein Sadist? Ich weiß es nicht. Mir hat er nie was getan. Wir haben nicht oft miteinander geschlafen. Ich bin klargekommen. Einige Jahre später trennen wir uns. Ich gehe zurück nach North Carolina. The rats are coming, the werewolves are here. Diana, du weißt nicht, wie viel mir Papa bedeutet. Phoebe, Papa bedeutet uns allen viel. Für mich bedeutet er viel mehr, Diana. Was meinst du damit, Phoebe? Eines Tages werde ich es dir erzählen. Eines Tages werde ich es dir erzählen, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Diana. Zu Hause tobt die Hochzeit. Milligan ist auf Achse. Keine Kamera dabei. Wenn er mit Hell die dunkelsten Ecken der Stadt durchkämmt. Hierher, Stück Dreck. Okay, was hast du denn mit ihm vor? Na, was wohl. So. Was ist das doch? Bitte, Andy. Merk dir eins. Für dich, Mr. Milligan. Bitte, Mr. Milligan. Lass dich nicht gehen, das ist mir zu hart. Ah, komm erst mal. Nicht, Andy. Mr. Milligan, hörst du schlecht, Abschaum? Der Zeuge erstarrt. Ein Spalt zwischen den Dimensionen öffnet sich. Etwas Ungutes durchflutet das Parkhaus. Ich werde gleich sehr zornig, du verrotteter Bengel. Er ist erst 15. 14. Well, ich habe gehört, dass er ein Pädagogist ist und stolz darauf. Und er macht keine Geheimnis. Dass das sein Zwang ist. Denn ich denke, das ist unsympathisch für viele Leute. Seeds of Sin. Im Wald. Buster rennt wie wahnsinnig. Seine Kleider sind von den Ästen zerfetzt und zerrissen. Er bricht zusammen, die Arme ausgestreckt. Seine Hand krallt sich in den Boden. Sein Gesicht im Gras vergraben. Er zieht die Hand im Schmerz zurück. Schnitt auf blutende Hand. Halbnah. Er greift nach einer zerbrochenen Flasche. Steht auf. Hält die Flasche in die Sonne. Mit dreht sich langsam um. Schnell bewegt er die Flasche zum Handgelenk. Das ist für Carol. Er sticht zu. Und Matthew. Und Joe. Und Margaret. Und nicht zu vergessen. Mutter! Er rammt sich die Flasche in die Kehle. Wirbelkamera. Swirl camera. Reinhard. Mr. Milligan, hören Sie doch bitte auf. Wie du. Nicht, das tut weh. Füllgerben, stramm ziehen, Schmerzen schenken, Streifen, Striemen, Blut, ein schönes Muster in die Haut geißeln, lass ihn, der ist schon halb ohnmächtig, den Schmerz ins Fleisch reinstellen, jeder Schlag, Andy, du hast Schaum vor Mund, ein Gebet. Für einen Masochisten geht's ihm immer noch viel zu gut. Ihn nicht schlagen. Das wäre gemein. Dieses Auflösen in der Wut. Dieses Entgrenzen. Dieses Einswerden. Ich mach dir die Handschellen auf. Den Schlüssel, Andy. Diese Erleichterung. Du blutest ja. Gib mal her. Und doch bleibt sie. Die Brille! Die Wut. Aber kurzsichtig. Die Wut. Ja, schmutzig. Die Wut. Meine Brille, Mr. Milligan. Verpiss dich. Worauf wartest du? Hau lieber ab, bevor er wieder loslegt. Der Kopf ist zur Seite gefallen. Ein dünner Speichelfaden glitzert im rechten Mundwinkel. Der irre Wichser ist für Sekunden eingeschlafen. Seine Hand hält nach wie vor den Schwanz umklammert. Gleich geht es wieder los. Das Rubbeln und Brabbeln. Für Leute wie ihn gibt es nur die Kinos am Times Square oder das Wegsperren. Flashpot on 42nd Street, 1972. Dusty hat mit einem Freier geschlafen. Er hat sie mit seinem Gürtel verprügelt. Nun zieht er sich wieder an. Dusty kämmt sich. Mich hat es irgendwie davon getragen. Ich werde schon damit fertig. Du bist verheiratet, hm? Steht sie auf sowas? Nein. Mit viel Glück darf ich sie vögeln. Wie lange bist du schon verheiratet? 3 Jahre. Warum? Nur so. Welche Religion hat sie? Irisch-katholisch. Das passt. Wie meinst du das? Guten Morgen, Mr. Mishkin. Der wichtigste Mensch in Milligans Leben. Guten Morgen, Andy. Der 1,98 Dollar Ostküsten-Tycoon. Hast du gelesen, was dieser Kritiker hier schreibt? Mishkin gibt ihm immer nur so viel, wie 1-2 Milligan-Filme kosten. Wenn Sie ein Milligan-Fan sind, gibt es keine Hoffnung für Sie. Für die anderen gibt es auch keine Hoffnung. Weil Mishkin weiß, dass Milligan sogar Geld mitbringen würde. Weißt du, Andy, ich kenne den Deuce seit der Zeit, als im Royal noch die Fäuste unter den Regenmänteln flogen. Als die Hartgesottenen im schützenden Dunkel des Kinos wütend in ihre Hüte wichsten. Ja, zu Nudistenfilmen. Ich habe mich immer bemüht, fair zu sein. Ich habe dich deine kruden kleinen Filme machen lassen. Aber gegen die italienische Pornomafia kommen wir so auf die Dauer nicht an. Wer braucht Fix-Simulationen, wenn er im besten Broadway-Theater Linda Lovelace bei der Munddusche sehen kann? Tja, wer? Ich sehe ja lieber Bubenblasen. Und ich will mich am Busen laben. Willst du nicht mal einen Porno für mich drehen? Hören Sie zu, Mr. Mishkin. Ich habe auf den unbelichteten Enden weggeworfener Filmreste gedreht. Ich habe meine Kostüme selbst geschneidert. Ich habe meine Filme mit meiner eigenen Plattensammlung vertont. Und warum? Milligans Kunst ist auf die Notdurft des Kinos heruntergebrochen. Warum habe ich das getan? Ein paar Gestalten agieren vor einer Kamera. Warum habe ich das alles getan? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Keine Ahnung? Weil ich es geliebt habe. Ich sag Ihnen was, Mr. Mishkin. Der Deuce macht mich krank. Ich gehe an die Westküste. Wie bitte? Ich möchte sehen, wer für das Geld einen Film macht. In meiner besten Zeit habe ich 5 pro Jahr gedreht. Noch 40 Jahre. Dann wird es sowieso keine Filme mehr geben. Aber alles wird genauso aussehen und die Leute werden keinen Unterschied erkennen. Die Kinos werden wie Schuhschachteln sein. Porno ist überall. Ich habe noch keinen Katholiken getroffen, der nicht völlig abgefuckt war. Das ist doch eine ziemliche Verallgemeinerung. Schau dich doch mal an. Schau was an. Du magst irgendwie abartigen Sex. So brauchst du es eben. Gefällt ihr das? Nein. Natürlich nicht. Ich verstehe euch amerikanische Männer nicht. Ihr lasst euch von euren Frauen platt machen? Dann schiebt ihr ihnen die Schuld zu, weil sie nicht an Sex interessiert sind. Schätzchen, wenn du Sex willst, musst du sie abrichten, damit sie sich ans Geben gewöhnen. Es ist nämlich ganz einfach, durchs Leben zu gehen und die ganze Zeit Nein zu sagen. Die Hälfte der Zeit meinen sie eigentlich ja. Wenn sie einen schwachen Ehemann haben, der ihnen niemals Nein sagt, enden sie nach den Wechseljahren in einer Anstalt. Ich sag's dir, ich kenne deine Frau gar nicht. Aber wenn du sie nicht bald richtig dressierst, dann hast du am Ende, wenn sie alt ist, ein richtig krankes Problembild. Du weißt überhaupt nichts von mir und meiner Frau. Wie kannst du so etwas sagen? Denk einfach später in deinem Leben dran, was ich dir gesagt habe. Ich will nicht mehr darüber reden. Willst du am Freitag einen 100er verdienen? Mit genau was? Ich hab da so ein paar Freunde. Kein Gangbang. Hell hat mir die Seuche angehängt. Davor ist er noch abgekratzt und hat mich hier liegen gelassen. Er hat ausgesehen wie ein Zahnstocher, der sich als Mensch verkleidet hat. Geredet hat er auch nie. Ich habe nie gewusst, was er denkt. Aber sein Schwanz war toll. Bestimmt so lang. Schwules Pack. Scheißseuche. Sterben in L.A. Wie romantisch. Die Hölle wird gemütlich sein. Da laufen meine Filme. Dazwischen spiele ich mit Cocteau Schach. Und Genie bläst mir ein. Es wäre alles viel einfacher, wenn die Menschen ein bisschen netter zueinander wären. Arschlöcher. Der Grausame. Hörspiel von Ulrich Bassange. Mit Lars Rudolf als Andy Milligan. Ihr könnt ihn löschen. Tobias Schaumann als Hell. Ich war Milligans größter Fan. Stefanie Schadeweg als Candy. War er ein Sadist? Ich weiß es nicht. Mir hat er nie was getan. Wolfgang Pregler als Mishkin. Wenn man das Ganze auf 35 mm aufbläst, sieht das noch komischer aus. Und Chino. Kommen Sie pünktlich, sonst verpassen Sie die Masturbationsszene. Buddy Giovinazzo als Buddy. When everything's as bad as it can possibly be and there's no hope in sight, it can only get worse. Carsten Golbeck als Schwuchtel. Ich habe 20 Jahre in dieser Stadt gelebt und ich so scheiße geworden. Tim Schwarzmeier als Stricher. Bitte, Mr. Milligan, lassen Sie mich gehen, das ist mir zu hart. Silvia Petrova als Dealerin. Speed, Baby. Sowie als Filmstars Katrin Ackermann. Du wirst keinen Frieden haben, solange du lebst. Markus Fischer. Eines Tages werde ich es dir erzählen, wenn die richtige Zeit gekommen ist. Diana. Wolfgang Pregler. Diese Familie ist totgeweiht. Und Donald Arthur als Offsprecher. Dusty kennt sich. Er hat sie mit seinem Gürtel verprügelt. Die Musiker Wolfgang Roth, Holzblasinstrumente und Arrangements. Georg Karger, Kontrabass. Albert Ginthör, Konzertmeister. Und Ulrich Bassange, Gitarre. Ton und Technik Lars Kurz. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie und Komposition Ulrich Bassange. Dieses Hörspiel wurde gefördert mit einem Stipendium der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011.